Mit ernstem Blick sein Auge schweift zum Horizont gen Sonne. Ein erster Gruß der Wärme streift die tapfere Kolonne. Der Boden bebt vor Urgewalt und tausend finsterer Mächte. Ein Stoßgebet, ein Ruf erschallt, niemals seien wir Knechte. Von fern sieht er das Bannermeer, wie dunkle Fluten wallen doch. Fest steht das Spartanerheer mit scharf gewetzten Krallen. Streck deine Waffen oder ficht, Xerxes hat befohlen. Oh, soll er doch, wir weichen nicht, nur kommen und sie holen. Die Phalanx steht wurzelfest wie Eichen aus Dodona. Zu schlagen diese dunkle Pest mit mutiger Corona. Der Sturm bricht los, es tobt die Welt, das schaudern Mark und Bein. Ein heiliger Tat, und wenn er fällt, so fällt er nicht allein. Er fällt für Sparta, er fällt mit seinen Mannen. Er fällt für Frau und Kind gegen den schlimmen Tyrannen. Er fällt mit seinen Brüdern, den Hütern dieser Bucht. Seine Liebe formt die Manneskraft zu unbändiger Wucht. Denn Sparta muss leben, und wenn wir sterben müssen, wie es das Gesetz befahl, damit unsere Kinder erben dürfen. Und kommst du, Wanderer, an diesem Ort vorbei, so erzähl, wir liegen hier, gefallen aber frei. Denn Sparta muss leben, und wenn wir sterben müssen, wie es das Gesetz befahl, damit unsere Kinder erben dürfen. Und kommst du, Wanderer, an diesem Ort vorbei, so erzähl, wir liegen hier, gefallen aber frei. Aber frei. Das Lamm datiert den Schild, ein Kind des Lakedaimon. Die Wand aus Speeren ist nach dort gerichtet, wo der Feind kommt. Die erste Welle bricht mit Getöse herein. Er kämpft eines Löwen, gleich den Speer erhoben mit tödlichem Schrei. Der Himmel verfinstert sich vom Pfeilen des Feindes. Doch obliten Spartiaten kennen keinerlei Verzweifeln. Sie, Perser, wie ihr das maskierte Gesicht deiner unsterblichen Elite massakriert, zerbricht. Doch auch der stärkste Mann trotzt nicht dem Verrate im Rücken. Niemand der ahnte F wie alt das verschlagene Türke. Er führt die feindliche Armee durch des Gebirges Pfad, woraufhin sie die Griechen vor dann im Würgegriff hat. Leonidas weiß, nun ist Handeln geboten. Die Griechen müssen sich zurückziehen, sonst ist alles verloren. Bitterste Not, um den Abzug zu decken, marschieren 2000 in das Leben, 1000 in den Tod. Denn Sparta muss leben, und wenn wir sterben müssen, wie es das Gesetz befahl, damit unsere Kinder erben dürfen. Und kommst du, Wanderer, an diesem Ort vorbei, so erzähl, wir liegen hier, gefallen aber frei. Denn Sparta muss leben, und wenn wir sterben müssen, wie es das Gesetz befahl, damit unsere Kinder erben dürfen. Und kommst du, Wanderer, an diesem Ort vorbei, so erzähl, wir liegen hier, gefallen aber frei.